Studiozeit im Deutschlandfunk. Vor rund 25 Jahren, im Sommer 1968, kristallisierte sich aus einer losen Gruppe von Schulfreunden und Musikern Amon Düll II. In den folgenden Jahren wurde die Band eine der führenden Underground-Gruppen Europas. Am ständigen Chaos und den anarchischen Zuständen innerhalb der Musikerkommune zerbrach Amon Düll schließlich. Rainer Blome reiste nach München, um die Gründungsmitglieder zu treffen und sich ihre Geschichte erzählen zu lassen. Spätsommer 1968, vor jetzt 25 Jahren, entstand in München und wenig später in Herrsching am Ammersee Deutschlands wichtigste und im Ausland berühmteste Rockgruppe der Hippie-, Psychedelic- und Underground-Ära, Amon Düll II. Nachdem sie sich von einer größeren Polit- und Kunstkommune abgespalten hatten, waren der Schlagzeuger Peter Leopold, der Gitarrist John Weinziel, der Gitarrist, Saxophonist und Geiger Chris Carrer, der Sänger und Percussionspieler Günther Thiele alias Schrat, der Keyboarder Falk Rogner und die Sängerin Renate Knaub-Krötenschwanz die Gründungsmitglieder. Nach 25 Jahren erinnern sich vier von ihnen an ihre Sturm- und Drangzeit, an die manchmal recht chaotischen Anfänge von Amon Düll II. Hier zunächst Chris Carrer, der in den letzten Jahren bei Embryo, der zweiten wichtigen Münchner Musikerkommune, spielt. Es ging los im Internat in Marktoberdorf. Es war ein musisches Gymnasium, wo drei der damaligen Urdüls, nämlich Peter Leopold, sein Bruder Ulrich Leopold und ich, waren. Und auch der Falk Rogner, der später zustieß zu der Gruppe. Der John Weinziel war in einem benachbarten Internat damals. Es hat sich aus dieser Dreierbeziehung, der Falk war noch nicht so aktiv damals, wir haben zwar öfters in seinem Elternhaus dort geübt und uns getroffen. Es war sehr romantisch gelegen in der Nähe vom Schloss Neuschwanstein, in der Nähe von Füssen dort. Und haben uns aber auch gleichzeitig damals mit jemand anders getroffen, nämlich einen Menschen, der hieß Helge Fellender. Und das war jemand, ein Architekt, der in Augsburg lebte. Und so der erste wirkliche, wenn man so will, langhaarige, echt Edelhippie war, wenn man so will, der also das richtig betrieben hat, so mit rituellen, kultischen Partys, die er richtig zelebriert hat, wo auch mal zwischendurch mal also Wissenschaftler kamen und Papua-Neuguinea-Leute und also man lief nur in Brokatgewändern rum und hat also irgendwie sich die Sachen reingezogen, wie die erste Doors-Platte und Hepsash in the Colored Chords Feature in the Human Host in the Heavy Metal Kids hieß eine andere Platte, die kennt kaum jemand. Eine dritte hieß Tanjet, das sind alles mit elektrischen Sitars und Rockmusik gekoppelt. Das waren alles ziemlich avantgardistische Anfänge, wenn man so will, die damals dann weiter liefen, indem wir dann also in einer der vornehmsten Gegenden von München, nämlich im Prinzregenten Platz, eine Patrizierwohnung bezogen. Im Sinne dieser ganzen, wir wurden dann auch irgendwie von der Presse als die Pop-Ikonen so bezeichnet. Und ich muss sagen, also davor habe ich ja schon ganz andere Musik gemacht, nämlich Jazz im Internat mit den Leopold-Brüdern, mit anderen Leuten noch zusammen, mit Al Cromer, der später dann Zitarspieler wurde. Und kam eigentlich aus dieser Jazz-Ecke und muss sagen, dass ich also dann plötzlich in diesem Zirkel des mystischen Wahnsinns, wenn man so will, der Jazz gar keinen Platz hatte. Also der ging da vollkommen quasi, wenn man so will, an uns vorbei. Ein Jahr später bereits waren wir in London, haben uns dort die Szene angeschaut, waren dort im Roundhouse, haben die ganze andere Szene, und dort war auch zum Beispiel, da gab es das gar nicht. Da war also ein vollkommenes Nebeneinander damals bereits schon zwischen allen Sparten. Da hat also Eric Burdon mit den Animals gespielt, da hat Family gespielt und anschließend hat eine Free Jazz Band gespielt. Das hat mich so beeindruckt. dass ich quasi, wenn man so will, geläutert wieder zurückkam von diesem ganzen Trip und mein Saxophon wieder ausgepackt habe, mein Sopransaxophon, habe das zwar mit Effekten dann bereichert und so, und damit es nicht so jazzmäßig klingt, aber ich habe das quasi mit eingebracht damals. Es gab nicht so viele Bands, die damals mit Sopransaxophon und Geige zusammengespielt haben. Ganz am Anfang bestand schon diese Idee, als Profimusiker weiterzumachen. Erstmal, weil wir eben aus der Sparte Jazz kamen, die ja schon ziemlich, also wo man schon relativ viel gutes Handwerk beherrschen muss. Dann war eben die ganze Fraternisierung mit K1, mit diesen Haifisch-Kommunen, mit den sechs Kommunen, die war eigentlich nur am Rande. Das war so, dass die eigentlich eher zu uns kamen immer am Wochenende, weil sie dachten, da ist mehr los als bei ihnen. Die Zeit verklärt bekanntlich die Erinnerung. Das ist auch bei den Erinnerungen von Jürgen Thiele nicht anders, die noch heute noch alle nur liebevoll den Schrat nennen, weil er nämlich aus dem Bayerischen Wald stammt und der heute eine Verleihfirma für Musikanlagen betreibt. Mit Peter hat mich damals, kann ich mich erinnern, eine sehr tiefe Freundschaft verbunden. Jazzmusik war damals unsere ganz große Leidenschaft und wir haben damals innerhalb kürzester Zeit dank Freundschaft zu den Ladies im Plattenladen, die öfters mal weggeschaut haben, dann doch sehr schnell eine sehr, sehr gute Sammlung beide uns zulegen können. Peter war befreundet mit dem Chris schon seit längerer Zeit und über diesen Weg ist auch die Freundschaft mit dem Chris zustande gekommen. Und es gab in München einen Zeichenlehrer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Er war im Grunde einer, der uns doch von seinen Ideen her sehr stark beeinflusst hat, der auch wiederum Kontakt hatte zu England und der, sagen wir, zu der Jazz-Szene, die sich ja damals auch im Umbruch war, dahin auch zu Rockmusik. Und den haben wir damals öfters besucht in München. Dann ist dazugekommen der Falk und Renate. Das waren eigentlich alles Schülerfreundschaften, kann man sagen. Zu dem damaligen Zeitpunkt wusste das noch niemand, dass es eine Musikgruppe wird. Das Amodyl war keine Musikgruppe zu Beginn. Es war eigentlich ursprünglich eine Verbindung, sagen wir, von intensiven Jugendfreundschaften, Schülerfreundschaften, die mit neuen Ideen eigentlich durch den Umbruch der Zeit mit diesem neuen Gedankengut sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat, jeder eigentlich auf seine Weise. In der Globstockstraße hat sich im Grunde am Wochenende das ganze Volk immer, soweit es eben ging, eingefunden und getroffen. Und damals sind wir in der Globstockstraße schon streckenweise 10, 12 Leute saßen dann in einer Zwei-Zimmer-Bude auf einem Haufen. Man hat intensivst Musik gehört, Jazzmusik gehört. Man hat diese ersten Underground-Platten eigentlich aufgesogen, Tag und Nacht, gewürzt mit entsprechenden Rauchmaterialien oder anderen Hirnweichmachern. Das war natürlich ein sehr, sehr intensives Erlebnis für uns alle. Zum einen muss man auch sehen, dass wir alle, also heute sehe ich das wenigstens so, dass wir alle im Grunde aus verschiedensten Gründen aus unseren Elternhäusern entgleist waren oder entfernt waren und sich, sagen wir, gleichzeitig neben diesem neuen Gedankengut auch der andere, sagen wir, der Moment, wieder ein Zugehörigkeitsgefühl, eine neue Familie, das Bedürfnis nach einer Familie, Geborgenheit, all diese Dinge spielten wohl, ohne dass wir das natürlich uns damals richtig bewusst machten, eine sehr, sehr starke Rolle. Auch in der Erinnerung der temperamentvollen Sängerin Renate Knorp-Krötenschwanz klingen die Dühlschen Anfänge ein wenig anders, subjektiv verzerrt im Laufe von 25 Jahren. Ich war befreundet mit einem Menschen, der auch Musik gemacht hat, und der ist immer zu dem Internat gefahren, um mit denen Musik zu machen. Damals war das alles immer noch Jazz und Gamla Zen und Hohe Berge und Jack Kerouac und so weiter. Und da habe ich die alle kennengelernt, und ich bin mit diesem Mann nach London 1966, habe da bis 67,5 gelebt, bin dann nach München und habe mir gedacht, die einzigen Menschen, die überhaupt für meine Sehnsucht, was das Leben überhaupt so bedeutet und so, sind die. Habe die aufgesucht, und die sind gerade in diese Riesenwohnung gezogen am Prinzregentenplatz. Ich habe so eine Vorgabe als Sänger, mein Vater war auch Musiker, und ich war, habe also im Kirchenchor immer schon gesungen, war da auch Sopranistin und als junges Mädchen anerkannt, in der Zeitung gestanden, weil ich so eine geniale Stimme hatte, hatte auch das Glück, damals Kantor zu haben, der war blind, und der hat immer also mich ganz speziell geliebt und mit mir gesungen. Und von daher hatte ich also so eine ganz heilige, ich war so, also zu Pop in dem Ding, zum Schreien war ich an und für sich gar nicht so prädestiniert. An und für sich wollte ich immer ganz schöne Musik machen, Blues und seelenvoll. Und dann, das war auch immer in meinem Herzen, das ist heute noch, ich hatte nie so eine Röhre wie die Inga Rumpf zum Beispiel, habe sie bewundert, unfasslich, wie ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Trotzdem habe ich eben, also weil diese Männer mich interessierten, Chris und Peter und Falk vor allem, ich wusste, dass die einen Weg gehen, der mich interessiert, also auch London-mäßig war ich ja irgendwie influenced, habe gewusst, wo die wohnen, die wohnten damals in einem ganz kleinen Apartment, und genau da an dem Tag sind sie ausgezogen. Ich fuhr also in die neue Wohnung, riesig, Prinzregenten, 7 Zimmer oder 8 Zimmer waren es, also eine riesengroße Wohnung. Und da waren die alle und meinten so ungefähr, was ich hier denn wollte. Ich, beleidigt, bin sofort nach Hause gefahren, weil ich das unverschämt fand. Dann kam sofort, als ich zu Hause war, der Anruf, wieso bist du schon wieder gefahren? Und dann 2 Wochen später bin ich eingezogen. Und da waren die so drauf, also Musik zu machen. In der Form, dass ja also zum Teil Musiker dabei waren, zum Teil Nicht-Musiker. Ich war Sängerin und Nicht-Sängerin und hatte aber einen Anspruch, also durch das, dass mein Vater eben Musiker war, der hat früher so Swing und Folklore auch gespielt, also und auch Django Reinhardt, ein guter Gitarrist und Drummer gewesen, hatte einfach einen Anspruch zu einer gescheiten Musik. Und dann ging das also so los, Übungsraum und die und Rainer Bauer und die spielten halt alle immer so auf Acid irgendwie ihre Geschichten ab und Stoned und ich war aber da ängstlich, weil mir zu der Musik erstens überhaupt im Anfang überhaupt nichts einfiel, weil ich auch nicht immer nur Lala und sowas, und es war also alles ganz verklemmt, würde ich sagen, für mich. Total verklemmt. Wie John Weinziel und in gewisser Weise auch der Sänger und Percussionspieler Schrat, gehört auch Falk Rogner zur Dühlschen Fraktion der Nichtmusiker, die also ohne musikalische Vorbildung erst bei Amon Dühl II im Laufe der Zeit zu Musikern wurden. Ursprünglich als Fotograf tätig, machte er zunächst die skurrilen, psychedelischen Texte für die Dühl-Songs, etwas später dann spielte er auf der Bühne auch die Keyboards. Und von ihm stammen übrigens auch die noch heute künstlerisch hochgepriesenen Covermontagen der frühen Dühlplatten. Ich bin da eigentlich eher als Freund von den anderen dazugekommen und habe mich schon für Musik interessiert, habe aber nicht vorgehabt, jetzt da aktiv tätig zu sein, sondern man ist einfach zusammengezogen. Das hat sich zwangsläufig ergeben, weil keiner hatte optimale Wohnmöglichkeiten und plötzlich hieß es, ja, nehmen wir uns doch zusammen eine Wohnung. Was da passieren wird, wusste keiner eigentlich genau. Kann sein, dass das schon irgendwie ein musikalisches Programm vorlag. Also ich habe mich damals schon stark für Fotografie interessiert und die anderen haben halt rumgejammt, schon gespielt und im Laufe des Zusammenwohnens und des Kommunelebens wurde doch die Musik immer wichtiger und hat mich auch immer mehr interessiert. Und ich habe eigentlich angefangen, in der Gruppe aktiv zu werden als Texter. Diese Abracadabra-Gesänge, das kam vorwiegend aus der Ecke vom Chris, hat auch sehr gut zu der Musik gepasst und war aber auf die Dauer nicht zu machen. Es war für einige Stücke interessant, aber es war dann notwendig, auch mal was Songmäßiges zu texten, also etwas mehr Singbares, weil damals auch zum ersten Mal die Renate in Erscheinung trat als Sängerin und die konnte ja wohl nun nicht die Texte vom Christa also sich zu eigen machen. Und für die habe ich praktisch den ersten Song geschrieben. Das war also für Fallus D. Henriette Krötenschwanz. Das war praktisch eine Beschreibung oder Rekapitulation eines gemeinsamen Autounfalls, den wir in Südfrankreich hatten, auf abgehobener Sprache und auch in einer Situation, die halt auch sehr abgehoben war damals. Irgendwie gab es da so ein kleines Gerät, ich weiß nicht, wo das herkam, das sah aus wie ein Walkman mit so einem elektrischen Stift und hatte ein kleines aufgedrucktes Keyboard. Man konnte mit diesem Mini-Keyboard konnte man also jetzt Töne erzeugen, monophon natürlich, so abartige Geräusche, Störgeräusche eigentlich. Und da habe ich mich einfach damit mal ein bisschen befasst und habe gedacht, vielleicht kann man das integrieren, weil es mich irgendwie schon interessierte, jetzt mal musikalisch auch irgendwas dazu beizutragen. Weil das ist, wenn man mit so einer Band zusammenlebt, ist es einfach ein Sog. Ja, man möchte dann eigentlich schon da mal mitmischen. Nachdem die Dühls ab Mitte 1968 in ihrem Haus am Ammersee an der Musik herumgebastelt und ihr damals berühmt-berüchtigtes Kommunadenleben gepflegt und bereits mit einigen denkwürdigen Auftritten im PN oder dem Blow-Up für Furore gesorgt hatten, betrat mit Olaf Kübler ein Mann die Szene, der sich als Saxophonist in der Jazzszene einen Namen gemacht hatte und sich nun vom bohemhaften und anarchischen Underground-Touch der Dühls angezogen fühlte. Er wurde bei den Dühls Manager und Plattenproduzent in Personalunion. Um Amon Dühl gab es schon immer unheimlich viel Gerede und da tritt eine Band auf und das ist der absolute Wahnsinn im PN jeden Montag. Und das war also mehr so eine Szene, die politisch passte und die wollten anders leben und lange Haare und Drogen und was weiß ich, dieser ganze Irrsinn. Ich kannte aber persönlich, dadurch, dass ich als Musiker im Domizil immer spielte mit den Amis, mit Don Mensa und diesen ganzen Leuten, kannte ich den Chris Carra und den Peter Leopold, die an sich ja Jazz-Fans waren. Und die standen da und die Haare von denen wurden immer länger und wir standen da oben und spielten Bebop und das war für die sehr faszinierend und ich war für die Leute eine Musikerpersönlichkeit, mit der man reden konnte über viele Dinge. Und so war das dann auch logisch in dem Moment, wo ich halt gemerkt habe, okay, um diese Gruppe passiert was und da kann auch finanziell was passieren im Zusammenhang mit der Industrie, dass ich dann diese Kontakte wahrgenommen habe und gesagt, okay Chris, ich komme euch mal besuchen, wo wohnt ihr denn? Ja, wir wohnen in Herrsching und da bin ich da zum ersten Mal hingefahren und da war natürlich bei mir auch das Brett weg, weil so eine Szene hatte ich noch nie erlebt, nicht? Das war fast unvorstellbar. Das war halt der Beginn der ganzen Hippie- und der Flower-Power-Zeit, wo die Jugendlichen sich entscheiden mussten, ob sie jetzt mit langen Haaren oder mit kurzen Haaren gehen. Und damit ging der Riesenblues natürlich auch mit den Eltern los, weil die Eltern natürlich gesagt haben, um Gottes Willen, wie schaut ihr denn aus? Und dann fingen die alle an mit den Sprüchen Make Love No War und diese ganze Hippie-Latein und fingen an, alle mit Haschisch rauchen und die Eltern waren verzweifelt, das war der totale Abnabelungsprozess dieser an sich Alt-Nazi-Gesellschaft, mit der diese Jugendlichen theoretisch ständig konfrontiert waren. Nicht? Und der Ausbruch fand dann so statt, dass man hundertprozentig gesagt hat, okay, so können wir auf gar keinen Fall leben mit den Eltern, also wir wollen diese neuen Lebensversuche starten. Und dann kamen ja die ganzen Kommunen und die WGs und dieser ganze Kram. Und dann fingen dadurch natürlich auch die Erfahrungen an, weil es ist vollkommen logisch, dass wenn Kinder aus normalen elterlichen Häusern kommen und plötzlich wohnen die alle in einem Haus und da ist freier Sex angesagt und was weiß ich was, und die langen Haare und die Rauschschiene und die Trinkerschiene, dass das natürlich dann irgendwie eine Art von Wahnsinn war, nicht? Auch in der Form der Organisation. Wie wird die Miete eingetrieben, nicht? Weil wenn der Geniale gesagt hat, ich bin genial durch meine Sprüche und das reicht hier im Haus und die Miete müssen die anderen für aufkommen, so wurde da damals argumentiert, nicht? Und dann mussten bestimmte Leute, wie zum Beispiel der Schrat, war so ein Urmutterteil, der es immer auch in schwierigsten Situationen möglich machte, dass man nicht sofort rausflog, indem er eben mit seinem persönlichen Geld das bezahlt hat. Olaf Kübler verschaffte den Dühls noch im Jahre 68 einen Plattenvertrag bei Liberty United Artists und deren damaliger Direktor Siegfried Loch erinnert sich daran heute. Also ich kannte zu dem damaligen Zeitpunkt Amon Dühl, die Berliner Gruppe. Und dies war ja Amon Dühl 2. Und die Berliner Truppe hatte ich auch mal so akustisch durchgecheckt, hat mir aber nicht gefallen. Insofern war ich etwas zurückhaltend, als das Angebot kam. Aber dann habe ich das Demo gehört, dass Viverka, und ich glaube Olaf war schon damals mit dabei, mir vorstellte. Und nun war ich, was er nicht wissen konnte, aber was mich damals sehr stark beschäftigt, ich habe sehr viel indische Musik, auch schon so Ravi Shankar Platten gehabt, als die Beatles vielleicht noch gar nicht wussten, wo Indien liegt. Und das, was die machten, hat mich wahnsinnig an diese meditative Musik dieser Region interessiert. Und da ich auch noch Jazz-Fan war, also war die Motorik natürlich, die vor allem der Peter Leopold, der ein für seine Zeit ein super Drummer war. Diese Kombination hat mich wirklich absolut und von Anfang an überzeugt. Und dann war es nur eine Frage, den Stil zu machen. Und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Die erste Platte, Fallus D, war dann ja auch ein Kulterfolg. Und dann bei der zweiten, Yeti, an der ich auch sozusagen als Gastproducer mitgearbeitet habe. Etwas, worauf ich heute noch sehr stolz bin, weil ich glaube, dass das ein Zeitdokument ist. Nicht nur das, es ist eine der besten Platten, die in dieser psychedelischen Musik überhaupt auf der ganzen Welt gemacht worden sind. Und ich bin sehr froh, dass ich also das Glück hatte, sozusagen ein bisschen mit dabei gewesen zu sein. Fallus D und Yeti hießen die ersten beiden Longplayer von Amon Dühl II, die unter der Produzentenägide von Olaf Kübler entstanden und die dann den Ruf der Gruppe auch ins Ausland trugen. Ein kleines Manko blieb allerdings, aus rechtlichen Gründen musste die Band fortan an ihren Namen Amon Dühl eine 2 hängen. Und das kam so. Das waren rechtliche Gründe, weil in dem Moment, wo ich mit Liberty Amon Dühl gezeichnet habe und die Platte Amon Dühl 2 rauskam, in dem Moment warf der Verleger Meisel diese Schrottprodukte, die er einfach so im Nebenher gemacht hatte, auch auf den Markt. Und da war die erste Verunsicherung da. Da musste man sich überlegen, wie kann man diese Sache total regeln. Und deswegen hat man gesagt, jetzt kommt dieses 2 dahinter. Wir selber haben uns gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Es wurde immer interpretiert, und zwar gar nicht schlecht irgendwie, als Mischung aus Wagnerianischem Pathos, aus Fritz Lang-artigen Surrealismen, aus, wenn man so will, teutonischem Krautrock, wie immer man das, war ein schreckliches Wort, irgendwie, wie man das nennen mag. Es gab keine richtige Definition dafür, ne, eigentlich, wenn man so will. Es war was Eigenes bis zu einem gewissen Grad. Es war auch genialer Dilettantismus dabei, wenn man so will. Und zwar auch schlampiges Profitum dabei. Also wir haben uns dann nicht wie die Engländer so, dass wir dann, wir hatten zum Beispiel bei der ersten Platte wirklich echt nur die Chance, innerhalb von einem Tag das ganze, sämtliche Stücke einzuspielen, am nächsten Tag das beim Überspielen der Stimme, des Draufsingen der Stimme nochmal zu mischen, also auf Schnürsenkel, 2 Spur, Da hatten sämtliche Engländer bereits derzeit wirklich mehr Möglichkeiten. Und erst die zweite war dann 4 oder 8 Spur. Und ich meine, das sind so die sogenannten Kultplatten geworden, die erste und die zweite. Die dritte, wo man bereits mehr Möglichkeiten hatte, ich glaube Carnival in Babylon oder wie hieß, wurde von uns selbst gar nicht mehr so gut empfunden. Ich glaube, damals auch war das auch schon in gewisser Weise ethnobezogen, weil durch den Namen Amon, was eben irgendwie schon eine Art Programm war, auch irgendwie ägyptischer Sonnengott und Dül, eine türkische Mondgöttin, wurde das quasi auch in den Songs, da hieß ein Song Kanaan und da, ich kann mich erinnern, ich habe damals meinen ganzen Frust von der Schule, ich war zuerst im humanistischen Gymnasium, musste das griechische Vaterunser auswendig lernen und habe einfach dieses griechische Vaterunser auf diesen Song drauf gelabert irgendwie, ne? Der Musikstil der Düls, aber auch ihr spezielles Verständnis vom Musizieren sowie natürlich ihre Lebensphilosophie standen damals dem kommerziellen Vermarktungsapparat einer Schallplattenfirma eigentlich konträr entgegen. Kontroversen und Widerstände waren von Anfang an vorprogrammiert und dazu zunächst Olaf Kübler und danach Schrat. Dann habe ich, als die Demos fertig waren, den Sigi Loch angeläutet, habe gesagt, du, kann ich dir das mal vorspielen? Weil Sigi Loch kannte ich als Plattenboss, weil ich im Studio ständig irgendwelche Saxophon-Solos auf irgendwas getrötet habe. Und Sigi Loch hat dann das Band angehört und hat gesagt, du, das ist der Oberhammer, das mache ich. Und dann ging es eben zwischen Traum und Wirklichkeit zu entscheiden, was man wirklich macht. Und um die Leute zum Unterschreiben zu bringen, musste ich auch zu bestimmten Tricks greifen, indem ich mir jeden Einzelnen vorgenommen habe und dann auch alle gemeinsam. Aber gemeinsam hatten die ja immer eine andere Meinung, als sie eine Privatmeinung hatten. Und je mehr die Leute in finanziellen Druck kamen, weil sie ja nichts arbeiten, sondern eine freiberufliche Verrückte waren, je mehr war natürlich jemand angesagt wie ich, der da mit dem Scheck gewinkt hat und gesagt, Leute, wenn wir diese Platte machen, dann können wir mal die Miete für das nächste halbe Jahr im Voraus bezahlen. Eine Band, dazu gehört Equipment und Probemöglichkeiten und Tonbandgeräte und Lastwagen und Equipment und PA und das musste ja alles angeschafft werden, das war ja alles nicht da. Also hat man gesagt, okay, man macht die Platte, dann kommt man an Kohle, dann kann man sich das Equipment leisten, dann geht die Sache weiter. Und so sah das auch in den ersten Jahren aus, als ob das wirklich immer weitergehen könnte, bis zu dem Zeitpunkt, wo mir klar war, dass die Diskrepanz darin lag, dass die Leute live nicht das vermitteln konnten, was sie letzten Endes auf Platten gemacht haben. Und das war auch letzten Endes der Punkt, warum die Gruppe als solche gescheitert ist. Ich würde von meiner Seite die Schuld nicht so sehr der Industrie geben. Aus meiner Sicht ist der tatsächliche Grund, warum es nicht funktioniert hat, ein interner. Mehr ein interner als einer, der von außen kam. Die Begegnung nun oder die Konfrontation mit dem Erfolg, mit der Industrie, hat wohl die Reibungsfläche geboten, aber tatsächliche Gründe liegen intern. Und wenn ich das so ganz einfach sagen darf, woran ein Modul aus meiner Sicht gescheitert ist, in allererster Linie ist, dass man bei Amondyl die Fähigkeit, sich als Gruppe zusammenzusetzen und sich so weit zu organisieren, dass gewisse Aufgabengebiete souverän an verschiedene Leute delegiert werden, dass dieser Schritt hat nicht stattfinden können, sondern es wurde täglich immer Vertrauen, was heute investiert worden ist, wurde am nächsten Tag wieder entzogen. Leute, die heute eine Aufgabe bekommen haben, haben sie am nächsten Tag nicht erfüllt. Wenn sie die Aufgabe an andere delegiert haben, haben sie eifersüchtig drauf geschaut, dass sie erfüllt wird. Also es gab im Grunde, um es mit einem Beispiel zu sagen, wenn man Kommunen Auto hatte, das zwar jemand privat mitgebracht hat, ursprünglich, dann hat man zwar gern das Auto des anderen genommen, um mit dem zu fahren, aber sein eigenes Auto hat man nicht hergegeben. Das hat aus meiner Sicht so viele interne Spannungen erzeugt, dass man auch die Probleme, die von außen kamen, nämlich die Industriekontakte und all das, nicht souverän hat handeln können. Die Gruppe Amondyl 2 war eigentlich von heutiger Sicht aus gesehen ein Phänomen der Rockgeschichte, ein Phänomen, das so nur in der Zeit der End-60er, Anfang 70er Jahre möglich war. Einerseits eilte ihr der Ruf voraus, Deutschlands führende Underground-Band zu sein, und ihre Platten verkauften sich in ansehnlichen Stückzahlen in der ganzen Welt. Andererseits aber kriegten sie bei 80% ihrer Live-Auftritte ihr Ding einfach nicht zusammen. 8 von 10 ihrer Konzerte waren nichts weiter als eine chaotische Kakophonie, wo man den Eindruck hatte, dass da jeder gegen jeden spiele, die restlichen 2 nur waren akzeptabel bis genial. Hören wir einige Schilderungen der Beteiligten. Es beginnt mit Renate Knorp. Ich habe es auch hauptsächlich in den Konzerten gespürt, also den Egoismus von den Männern. Diese Abfahrten und diesen Wahnsinn, den die, also auch schon im PN, wo also auch einfach Freunde von Freundinnen auch von mir kamen, die sagen, hey, jetzt wollen wir die Renate mal hören und hey, was machen die da und so. Und dann war halt einfach einmal angeschalten und der Donner war leiser und dann wurde er immer lauter und am Schluss ein Kehlkopfkrampf oder also unbremsbar, unbremsbare Lawine, egoistisch. Und aber das war auch die Zeit, das ist okay. Aber je mehr sich also wir uns auch dahin entwickelt haben, dass es einfach weitergeht, Musik und Plattenvertrag und weiter und noch eine Platte und noch eine Platte und dann halt so schon die großen Gigs. Ich habe dann einfach gesagt, ich habe abgebrochen vor dem ganzen Publikum, habe gesagt, let's get started again. Ich hatte immer zu dem Ganzen das Bewusstsein, dass wir eins sind. Also dass jeder den gleichen Teil an Wirkung hat auf der Bühne, wie also für die Musik wichtig. Ich war also so als Solistin vorne, Frontline-mäßig war ich nicht, weil es war auch... wenn ihr euch jetzt so die Platten anhört wie Fallus Day oder so, ich bin ja keine Instrumentalistin, da war ich ja nur so für die Sounds zuständig sozusagen, weil wir noch gar nicht so an der Lyrik dran waren auch. Ich habe immer so einen Anspruch, den habe ich heute noch, und ich habe aber auch so einen Anspruch, gute Musik zu machen und Musik zu machen, also wo man die Seele spürt. Und ich habe mich wahrscheinlich schon, also von der Masse der männlichen Gene, die mich da umgaben und deren Wahnsinn, ich könnte euch Geschichten erzählen, ich könnte durchdrehen rückwärts. Könnt ihr euch vorstellen, wir sind, das darf man gar nicht laut sagen, wir sind im Rainbow, im Tempel der Rockmusik. Und wir sind da. Wir sind da plötzlich, weil wir auch gut sind, weil wir auch eine Message haben. Atemnot. Durchgezogene Atemnot. Die Männer waren wie kleine Bubus. Ich brauche noch das, ich kann nicht raus. Ich mag noch das, was machen wir bloß? Und ich wie so eine Oberglucke irgendwie sag so, bleibt mal cool, Leute. Bleibt mal ganz cool, Leute. Immer vorm Gig, weißt du. Ich habe immer vorm Gig gute Stimmung gemacht. Habe immer geschaut, dass alles läuft, dass alles cool ist. Programm steht, nur keine Hektik. Einfach cool raus. Ätzend war es, ätzend. Der Gig entsprechend. Ein Gig voller Hosenscheißer. Die erste England-Tournee wurde von mir unheimlich gut vorbereitet. Da habe ich ein Kino gemietet und da wurde 6 Wochen geprobt. Und es war alles da mit Equipment, war gerade neues Equipment gekauft worden. Und dann wurde nach London rübergefahren, da war das erste Konzert. Und dann stand in der Zeitung Überschrift, Amondyl, very nice heads, but under-rehearsed. Ne? Das heißt also, die hätten gar nicht geprobt. Dabei hatten wir diesen ganzen Kram 6 Wochen eingespielt. Aber live zu spielen in einem anderen Land mit all den neuen Sachen, die da sind, das ist für Leute, die nicht wirklich ein musikantisches Talent haben und sich auch selber immer wieder repeaten können, für die ist das fast nicht machbar. Die erste Platte, Fallus D, da war das ganze Material von den Dudes total vorhanden. Das wurde live gespielt und es war einfach drin, also hat man das Ding einfach nur aufnehmen brauchen. Damals war es auch noch möglich, lange Riemen aufzunehmen, also 6, 7, 8 Minuten lange Stücke, und keiner hat das moniert. Nicht, aber in dem Moment, je mehr man mit den Plattenleuten zu tun hatte und man über Marketing und Vermarktungsstrategien geredet hat, je mehr kam auf einmal die Ansage von der Industrie, ja, wenn ihr jetzt aber immer weiter so viel Geld haben wollt und weiter nach oben wollt, dann müsst ihr eben den Kompromiss machen, für Amerika zum Beispiel eine 3- oder 4-Minuten-Nummer hinzukriegen, damit man die, wie das damals in der Singlezeit war, die ganze Band und diese ganze Kultschiene vermarkten konnte. Es gab da mehrere Gründe, meiner Ansicht nach. Also nicht nur, was ich gerade gesagt habe, dieses Programm, das immer wieder anders sein wollte, an dem auch übrigens Roxy Music gescheitert ist, sondern es war eine Geschichte, die sich ganz einfach erklären lässt. Zuerst ging unsere Plattenfirma pleite, United Artists. Wir hatten damals bereits so eine Art Büro besetzt, hatten es den Hawkwind abgeschaut von der englischen United Artists, die haben es genauso gemacht, haben von dort aus agiert und danach, nach dieser Pleite, wenn man so will, das ging als Filmfirma zwar weiter, aber als Plattenfirma ging es pleite, kamen wir quasi in große Bedrängnis. Dann bot sich glücklicherweise Atlantis, was damals noch nicht ein Großkonzern war, sondern eine relativ normale amerikanische Firma, an uns, in den Vertrag zu übernehmen, haben uns aber nur eine einjährige Chance gegeben, also einen Einjahresvertrag, in dem wollten sie sehen, ob wir das eben kommerziell bringen oder nicht. Dann wurde dann ein Doppelalbum gemacht, das wurde zensiert von den Amerikanern damals. Dann landeten wir praktisch bei Teldec, was auch eine nationale Firma war, und zwar eine Schlager-Fuzzi-Firma, kann man sagen, damals. Es war noch nicht Teldec International. Und damit fielen sämtliche klassischen Länder weg von Amandül. Es waren nämlich Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, England. Und damit war eigentlich der Misserfolg schon vorprogrammiert. Ne? Weil wir konnten in den Ländern gar nicht mehr touren, wir hatten keine Produkte auf dem Markt mehr in den Ländern. Also wenn man es wie es heute ganz nüchtern sehen würde. Man kann natürlich auch noch den Zeitgeist zitieren, dem man vielleicht dann nicht mehr gefolgt ist, wenn man einen Produzenten hatte, der einen vielleicht unter Umständen in der Zeit, wo Glitter und Flitter angesagt war, auf Disco trimmen wollte. Der war auch mehr so ein gesunder Tennisspieler, während wir auch alle ja mehr so Chaoten waren. Also das konnte nicht mehr gut zusammengehen. Und ich kann mich noch erinnern, das allerletzte Konzert war dann auch in der Band, war dann auch eben, waren zwei Lager, wie schon ganz damals, irgendwie 67, 68. Da hat dann Leopold mit seiner Band gespielt, gleichzeitig während ich mit meiner Band gespielt habe. Und wir haben zwei vollkommen verschiedene Stücke gespielt. Das war das Ende, wirklich Ende von Amandül. Das war 80 oder 81 irgendwann. In dem Moment, als dieser Erfolg kam, gingen auch die internen Streitereien um Rechte, um Vorteile eigentlich richtig los. Und haben im Grunde damals schon bewirkt, dass es zu dieser Trennung, dieser Aufspaltung zwischen Amandül 1 und 2 kam. Man hat sich damals angefangen, um materielle Dinge zu streiten, obwohl eigentlich von der ideologischen Seite her materielle Dinge gar keine Rolle hätten spielen dürfen. Weil im Grunde war ja gut Kommune, alles teilen, im Prinzip alles in einen Topf und alle ernähren im Grunde, gemeinsam ernährt man den Clan. Das hat eine Zeit lang auch ganz gut funktioniert, aber eigentlich in den Zeiten am besten funktioniert, wo am wenigsten da war. In den Zeiten, wo nur 20 Mark pro Tag da waren, um 14 Leute durchzufüttern, da hat man gemeinsam ist über die Felder gezogen, hat Rüben gezogen und Kartoffeln aus der Erde gepult. Da hat es funktioniert. Das Ende der Düls, das dann endgültig 1980-81 kam, schien angesichts ihrer Unprofessionalität, ihres Dilettantismus und der ständigen internen Querelen schon Anfang der 70er Jahre vorprogrammiert. Zwar versuchte man noch auf den Platten Carnival in Babylon und Wolf City die endlosen psychedelischen Rock-Exkursionen in kommerziellere Bahnen zu lenken, doch da das überhaupt nicht ihr Ding war, musste das zwangsläufig in die Hose gehen. 1974 schmiss Manager und Produzent Olaf Kübler das Handtuch und das Personalkarussell drehte sich schneller und schneller. Neue Musiker kamen und gingen, genauso wie die Urmitglieder, die mal ausstiegen, dann aber wieder mitspielten. Als halbwegs ruhender Pol und ausgleichende Kraft galt eine Zeit lang der Bassist Lothar Maid, der sich mittlerweile zum gefragten Produzenten gemausert hat. siehe Marius Müller-Westernhagen und andere. Und dieser Lothar Maid hat im letzten Herbst einen Platten-Comeback der Dülz mit einer Single produziert, auf der ein alter Dülz-Song, nämlich Surrounded by the Stars, in moderner, heutiger Aufnahmetechnik gecovert wird. Letzten Sommer, also im Sommer 92, hat mein Freund Gerhard Augustin etwas Kleingeld rumliegen gehabt und hat gesagt, du, machen wir doch was. Ich habe gesagt, okay, lass doch mit den Dülz eine Chance geben, weil die hätten eine Chance verdient, nochmal jetzt in die Annalen der Popgeschichte einzugehen und ein neues Projekt zu machen, also ein neues Produkt herzustellen. Dann hat sich die Frage gestellt, wie kann man das machen? Kann man das so machen wie früher? Weil 1969 wurden, genügend Drogen gekauft, Alkohol, Essen und Trinken. Und dann wurde das Studio zugeschlossen für eine Woche und dann hat man alles aufgenommen und so konnte man das damals machen. Heute geht das nicht mehr, da gibt es die Studios nicht mehr, die sowas mitspielen. Und der Hauptgrund, es geht nicht, weil die Leute nicht mehr mobil sind, was das Spielen anbelangt. Also Peter Leopold hat im Moment kein Schlagzeug und spielt auch seit Jahren nicht mehr Schlagzeug. Also ist es dann ganz schwierig zu sagen, okay, komm und spiele das Schlagzeug. Also hat man sich entschlossen, hat gesagt, okay, wir gehen den ganz modernen Weg, wie man heute 1992 produziert, indem man erstmal das ganze Skelett mit einem Computer aufnimmt und dann versucht, die Handschrift oder bestimmte Musik Geschichten wie Gitarren und Chöre und sowas dann später draufzusetzen. Und zu diesem Weg hat man sich entschlossen und dieser Weg hat dann zu dieser Produktion geführt, die wir gemacht haben. Und leider haben wir, muss ich sagen, gefällt es nicht allen Musikern, weil die Musiker sich natürlich gehofft haben, dass sie da mehr integrierbar sind. Aber wenn man sich für diese Technik entscheidet, ist das mit dem Musikersein an sich vorbei, weil der Musiker spielt nur noch drauf und auf die Computertracks, da kann man auch nicht mogeln, weil da fällt es sofort aus, wenn man ein bisschen zu früh oder zu hoch oder zu tief spielt, was alles zum Beispiel in einer Band, die musiziert auf der Bühne, an sich keine Rolle spielt. Surrounded by the Stars, Amon Dül 2, 1992. Doch neben Producer Lothar Maid, der auch den Bass spielt, ist von der Ur-Dül-Besetzung nur Sängerin Renate Knaub Krötenschwanz darauf vertreten. Mittlerweile basteln die Dülz in einem Münchner Studio an einem neuen Album, doch mit dem angestrebten Comeback wird's wohl so lange nichts werden, bis die Münchner Altibis, der Yeti vom Ammersee, Deutschlands Underground-Legende Amon Dül 2, live kontinuierlich auf einem hohen Niveau spielt. Denn die Zeiten sind ja nun mal vorbei, wo man sich auf die Bühne stellen und einem bekifften, auf dem Boden hockenden Publikum Musik verkaufen konnte, die nichts als Chaos und Anarchie ist. Sie hörten eine Sendung von Rainer Blume.